Anfangen. Einfach nur. Und was auch noch so zum Anfänger-Dings gehört, ist zum Beispiel Ausbauen. Die Grundmoves war so ausgebaut. Und dann gibt es so die fortgeschrittenen Moves, ja? Wie zum Beispiel den Rasenmäher. Yeah, fett, Rasenmäher. Oder Autofahren. Ja, ich seh, du kennst deinen Techno-Sling aus, Alter. Ja, nehmen wir wieder zurück in den Grundschritt. Was zum Beispiel auch noch so der fortgeschrittene Move eher ist dann die Heckenschere. In der Expertenliga, ja? Expertenliga. Egal. Expertenliga sind so Moves wie zum Beispiel, wo ist mein Handy? Ach, das ist auch was drauf. Ja, ja, einfach mal so gucken, wo dein Handy ist. Ja, zwei Stunden. Ja? Oder was auch noch voll expertenmäßig ist, ist die Motorsäge. Ich schicke Pfeffermühle. Ja, das kann man dann so kombinieren mit Pfeffermühle, ja, Heckenschere, Ketchester, Basketball spielen. Und zum Schluss noch den Obermove. Ich kenne den ganzen Club. Jo, Alter! Aber allerdings muss man da bestimmt die Regel beachten bei dem sonderspeziellen Move. Und zwar muss ich erst alle einzeln grüßen. Und dann nochmal alle drei durchmachen und dann kannst du den nächsten Mal. Jo, Alter! Sau fett, also jetzt. Ja, jetzt können wir so mal freestylen. Das ist super gut. Ey, Isa, sag! Isa, sag! Zu schnell hier! Mach die Kettensäge! Mach die Kettensäge! Grundschritt erstmal wieder. Ja, Grundschritt, ja, Alter! Und jetzt genau du kannst jetzt auch Sachen reinschauen. Jo, die Kettensäge! Catch the Star!

I need to change.